So, Claudia, dann leg mal los. Gut, wir haben uns ja am 9.1. oder Quatsch, am 19.1. oder wann war es? Im Januar jedenfalls getroffen für die erste Runde. Ich hatte da ein paar Vorträge ausgesucht von dem 29C3-Kongress in Hamburg, der ja unglaublich viele wichtige Themen für uns. Ich höre nichts mehr. Dito? Ah, okay, ich habe die Maus losgelassen, das soll man nicht tun. Zu welchen von diesen Aktionen wir in Baden-Württemberg ein bisschen was machen? Die Technik hat uns heute irgendwie verflucht. Sorry, ich war kurz mal fremdgegangen, jetzt bin ich wieder da. Verschiedene Aktionen. Wir kommen jetzt gerade an das Wiki nicht dran, soll man sich ja nicht drauf verlassen, habe ich jetzt gelernt. Man kommt dran, einfach nur F5 hämmern, dann lädt's irgendwann. Na gut, also Kevin, wenn du es schon hast, kannst du noch mal kurz die Themen zusammenfassen, weil Sebastian es, glaube ich, noch nicht mitgekriegt hatte. Moment, ich muss gerade gucken, ob er sie mir auch lädt. Oh, bei mir tut sich da noch nichts. Tut mir leid. Hallo Hendrik, welcome to the club. Servus. Ah, servus. Wir gucken gerade, ob wir ins Wiki kommen, weil da nämlich die Slides sind, beziehungsweise die paar Themen vom letzten Mal, zu denen ich jetzt kurz ein Update geben wollte. Und diese Aktion hier, die bezieht sich darauf, dass wir in Baden-Württemberg oder ja oder lokaler noch ein paar Aktionen planen wollen. Und das Ganze bezieht sich auf diesen Chaos Computer Club Kongress von Ende Dezember. Die hatten ja einige nette Themen für uns parat. Sven, könntest du mal sagen, was du für ein Update hast zum Informationsfreiheitsgesetz in Baden-Württemberg? Jo, also das sieht jetzt so aus, dass Orca nicht nur dran ist, sondern er hat einen fertigen Entwurf, den hat er mir die Tage zugeschickt und den wird er in den nächsten Tagen auf den Mailinglisten zur Diskussion stellen. Der liest sich, denke ich, ganz gut. Ich werde nochmal, was heißt nochmal, ich habe ihn heute Morgen drauf angesprochen, das heißt, in den nächsten Tagen kommt es. Und ja, dann können wir das, wenn es auf den Mailinglisten nicht irgendwie gravierende Kritik gibt, weil Informationsfreiheitsgesetz steht ja eh im Programm, also dann können wir was Konkreteres auch vorlegen, ja, an die Presse geben, also sprich Pressemitteilung raushauen, das Ding irgendwo nachstellen und ja. Wir können jetzt auch noch eine ganze Stufe weitergehen. Wir gehen zum Bundesministerium des Inneren und überreichen denen das Ding. Ach, ich finde, die Leute aus der Landes. Schnarrenberger wird sich darüber freuen. Es ist ein Landesinformationsfreiheitsgesetz, kein Bundesinformationsfreiheitsgesetz. Sie darf das schon zu sehen bekommen. Oder nicht? Ja, aber nur wird es nicht interessieren, was irgendwie Landespolitik in Baden-Württemberg ist. Also wir können es nach Stuttgart tragen, ja, aber nach Berlin wird es einfach niemanden interessieren. Ja, meine ich doch, wir gehen zum Innenministerium und überreichen denen das auf die Art, ihr kriegt's nicht hin, ihr habt einen Entwurf von uns, nehmt den. Kann man auch nett verpacken. Und ich meine, die Leute aus der Schnarrenberger kommt ja von nebenan, aus Bayern. Ist egal. Jedenfalls, Sven, wenn du weißt, wo das Ding zu haben ist, dann packst du doch vielleicht hier auf die Wiki-Seiten. Jetzt geht's Wiki bei mir übrigens. Und da ist es bei Informationsfreiheit und Transparenz. Also Orca stellt das in den nächsten Tagen online. Ich habe das noch Das nicht noch nicht irgendwo. irgendwo und ich stelle es nicht für ihn online, weil es ist sein Entwurf, ja. Kann ich verstehen. Könntest du mich mit ihm in Kontakt bringen? Ich glaube, ich kenne seinen Namen, aber ich habe keine Kontaktdaten von ihm. Ist er im Wiki? Ist mit Sicherheit im Wiki. Ja, und bei Twitter natürlich. Also kann ich gucken. Ist er bei Twitter? Ist der Orca bei Twitter? Wahrscheinlich. Funk mich doch bitte mal an mit den Sachen, die er hat. Also ich finde das sehr spannend, dass er schon so weit ist. Und sobald das hat, ja, wäre das toll, wenn wir da gleich dran weiterarbeiten können. Lass uns mal gleich an dem Thema weitermachen. Ich habe den Link da links reingepastet und das wäre das Thema Informationsfreiheit und Transparenz. Letztes Mal ging es noch um Informationsfreiheitssatzungen in den Kommunen in Baden-Württemberg, dass wir da Vorschläge machen wollen, und zwar in möglichst allen Kommunen, in denen wir aktiv sind. Sven, ist das jetzt durch Orcas Arbeit überholt oder was ist deine Einschätzung dazu? Ja gut, die Informationsfreiheitssatzung werden wir immer noch brauchen, weil die Landesregierung wird realistisch gesehen unseren Entwurf für das Informationsfreiheitsgesetz natürlich ignorieren. Die werden ja nichts von der Opposition annehmen, ist klar. Die machen ihre politischen Spielchen, um Inhalte geht's ja nicht. Und ja, das heißt, wir müssen dann weiter mit den Satzungen in den Kommunen Druck machen. Gut, aber Orcas Arbeit könnten wir sozusagen als Grundlage für diese Satzung nehmen, richtig? Es gibt eine fertige in Stuttgart, da muss man nur den Ortsnamen austauschen. Okay, stimmt. Dazu hatte ich schon verlinkt. Wenn er da auf Zug klickt in dem Slide, das ich da gepastet habe, dann kommt er auch zu dem Link mit den Satzungen. Wer hat denn Lust, bei sich was zu machen? Sven, sollen wir unseren Bürgermeister ärgern? Ja, ich plane da eh auf der BW-Liste die Leute zu animieren, dass wir es landesweit machen. Also wenn es soweit tatsächlich ist, ich muss es nochmal durchlesen, dass man nur den Ortsnamen austauschen muss, aber anscheinend ist es soweit, dann ja, dann muss ich, dann kann das jeder ja einreichen. Also das heißt, wir können das sogar in allen 1101 Gemeinden und Städten in Baden-Württemberg raushauen. Also das wäre machbar. Dann starte mal die Aktion auf der Liste. Also das finde ich schick. Das wird noch ein paar Tage dauern, aber ja, kommt. Dann können wir das ja schon mal festhalten als nächsten Schritt, weil damit wird diese Aktion sozusagen ein bisschen Format annehmen, oder? Auf jeden Fall. Gut, dann also, auf was habt ihr denn Lust? Auf welche von den anderen Themen habt ihr das Wiki jetzt offen und könnt ihr sehen? Jo. Wofür schlägt euer Herz denn am meisten? Kevin, hast du bei RFID nochmal überlegt? Ich habe mich da mal kundig getan. Der CCC hier in der Umgebung ist uns da eher abgeneigt. Föbut hat gesagt, sie wissen nicht genau, mit was sie da rumgerannt sind. Sie melden sich, sobald sie genau wissen, wo man so ein Teil auch herbekommt, weil entweder müssen wir selber bauen oder die Dinger sind unheimlich teuer. Und ja. Ja, der Föbut ist ja herzerfrischend praktisch. Vielleicht kommt da was bei rüber. Ja, ich denke, dass gerade das mit den Studiekarten, das geht. Die Geräte kosten nicht so viel. Wir brauchen nur ein spezielles, das dann auch die Karten auslesen kann, weil anscheinend kann nicht jedes Gerät die Karten auslesen. Ah, du meintest jetzt bei RFID das zweite Thema, richtig? Generell. Also die Studiekarten, das können wir mal uns genauer informieren. Eventuell kann man so ein Ding auch relativ günstig selber bauen. Wir haben da ja ein bisschen Connections und ja, das mit den Klamotten, das gestaltet sich ja halt schwieriger dann. Also wenn ich das richtig höre, wärst du eher dafür, dass wir jetzt das Realisierbare zuerst machen, nämlich RFID.b und das mit der Königstraße und so. Ich war neulich mal bei der Königstraße und habe die Leute ein bisschen gescannt, ob die wohl Chips in ihren Klamotten haben. Also da kenne ich mich jetzt halt auch nicht aus, aber schick fände ich das natürlich schon. Vielleicht in ein paar Monaten, wenn wir uns ein bisschen Mut angeaktioniert haben. Ja, zur Bundestagswahl auf jeden Fall. Also da werde ich alles in Bewegung setzen, um irgendwie so ein Ding herzukriegen, so einen Reichweitenscanner. Hättest du davor vor den Sommerferien noch Lust? Was ist da deine Schätzung? Oder erst im August? Im Zweifelsfall muss ich das Ding selber bauen und das dauert dann. Ja, dann mach doch schon mal einen Kringel in den Kalender. Na gut, aber was hast du denn vor konkret mit den Studiekarten? Könnten wir da was zusammen machen? Das ist halt die Frage. Da müsste man mit den Hochschulgruppen, die wir haben, zusammenarbeiten, weil wir dürfen das ja persönlich nicht. Also die Piraten dürfen ja nicht in Hochschulen rennen und da irgendwie politische Werbung machen. Das müssen, wenn, dann die Hochschulgruppen machen. Also hier an der Nürtinger, was ist es, die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt? Da ist ein Pirat Dozent. Das heißt, da könnte man vielleicht auch über die Dozentenebene was machen. Wir können ja mal überlegen, wo gibt es Piratenhochschulgruppen, weißt du das gerade? Also ich glaube, wir haben eine irgendwo im Stuttgarter Raum, aber ansonsten frag mich nicht. Ich glaube, in Freiburg haben wir auch eine. Na gut, das können wir vielleicht über die Liste rauskriegen. Oder wir berichten vielleicht einfach über unsere Aktionsidee auf der Baden-Württemberg-Liste und dann schauen wir mal, fragen wir danach, oder? Soll ich das machen? Ja, Ja, das das können wir dann können wir dann später später machen. machen. Wie meinst du später? Nach dem Meeting jetzt. Okay. Also da würdest du gerne dran weiterarbeiten. Ich mache da mit. Also ich find das gut und dann machen wir ein Mini-Team auf und bringen das Thema unter die Leute, oder? Ja, ich denke, da werden wir gut arbeiten können. Hier in Karlsruhe können wir es wahrscheinlich auch machen, auch wenn wir keine Studierendengruppe haben. Da kenne ich zumindest an der Hochschule die Fachschaft relativ gut. Und warum waren die CCC-Leute jetzt nicht so begeistert? Habe ich das richtig verstanden? Die sind dem Piraten eher abgeneigt. Na gut, sollen wir es ihnen lassen. Vielleicht müssen wir sie erst noch überzeugen, dass wir was drauf haben und auch was auf die Beine kriegen. Und dann sind sie vielleicht ein bisschen offener, oder? Naja, mal gucken. Gut, verstanden. Also, dann gibt es noch ein anderes Thema? Also, hallo Cotillo, hier ist Claudia, also alias Vivace. Wir reden über den 29C3 und das Follow-up, die zweite Runde. Ja, auch von mir, schönen guten Abend. Ich bin gerade ein bisschen einlesen, mach nur weiter. Gut, den Link hast du schon gesehen. Das ist das Protokoll vom letzten Mal und daran basteln wir einfach weiter. Kannst du das gerade mal in den Chat unten einstellen? Yes. Genau. Da gibt es sozusagen vier Themenblöcke. RFID hatten wir gerade mit den Studiekarten. Falls dich das interessiert, können wir dir gleich ein Update dazu geben. Und dann haben wir eben noch drei andere Bereiche. Ich persönlich finde das mit den Meldedaten ja auch irgendwie ganz charmant. Da gibt es einen Opt-out-Day. Das ist, glaube ich, kurz vor der Bundestagswahl. Da könnte man eben auch schön was machen. Je nachdem, wie eure Rathäuser so aussehen. Also bei uns in Nürtingen wohne ich. Da ist das Rathaus direkt am Marktplatz und so, da kann man ordentlich was machen. Also ja, was habt ihr da für eine Meinung zu? Also für mein KV, das heißt Rastatt Baden-Baden, war es letztes Jahr geplant. Leider, leider haben wir es vergeigt, vermasaduselt oder wie man so schön sagt. Uns kam nicht dazu. Aber sonst hätten wir es gemacht, ja. Hallo Tessa, herzlich willkommen. Wir sind beim Follow-up vom 29C3-Kongress hier und wir reden gerade über Aktionen zu Meldedaten und Cotillo hat gerade gesprochen. Schönen guten Abend. Würdest du denn noch mal eine Aktion starten wollen? Ja, also ich müsste noch mal gucken, wann das ist. Also auf jeden Fall, es war Herbst gewesen, so September, Oktober, ja. Genau, da hätten wir jetzt ein bisschen Zeit zu und ich denke auch, da braucht man auch ein bisschen Zeit, um die Leute darauf einzustimmen und so. Also bei uns gibt es da so ein, wie soll ich sagen, so ein Papierformular und dann kann man das ausfüllen und dann ist unten, habe ich jetzt neulich gesehen, ist unten noch ein Abschnitt, wo irgendjemand genehmigen muss, dass ich meine Rechte durchsetzen darf. Also es ist irgendwie unglaublich grotesk. Da ist mir jetzt halt nichts bekannt. Wie sind die anderen was? Sven, Kevin? Im Moment keine Ahnung. Also was jemand abzeichnen muss, ist mal unweg. Für Stuttgart das Zeug auch im Netz zu geben. Das müsste landesweit sein. Das kann man ja mal vergleichen. Also das wäre doch schon mal der erste Schritt, weil für den Fall, dass da doch die Formulare unterschiedlich sind, können wir vielleicht keine einheitliche Sache planen. Aber es ist Landesgesetz, es müsste eigentlich alles gleich sein. Also ich sehe das auch so, aber wie gesagt, da habe ich jetzt keinen Erfahrungswert. Soll man denn vielleicht einfach so einen SMV-Termin irgendwie im März nochmal machen und bis dahin gucken wir mal ein bisschen rum und machen ein Update? Ja, gut, warum nicht? Du bist in Karlsruhe, Baden-Baden, Cotillo? Ja, Rastatt, Baden-Baden. Naja, fast Karlsruhe. Karlsruhe bin ich auch ab und zu. Gut, Rastatt, Baden-Baden, das habe ich eben akustisch nicht so richtig hingekriegt. Ja, dann bleiben wir doch darüber mal im Gespräch. Welcome to the club. Wie spreche ich deinen Namen aus? ICR Phonax? Der hört eh nichts. Also, die... Ah, der ist noch stumm. Okay, dann bis später. Der andere Aspekt von diesen Meldedaten ist ja das, was die Katharina Nockun vorgeschlagen hat beim 29C3. Und sie hat da auch schon tolle Sachen gemacht, nämlich diesen Musterantrag geschrieben. Und ich habe dazu ein bisschen süffigerweise gesagt, spätestens beim Lesen des Musterantrags geht dir ein Licht auf. Sollen wir das mal eben zusammen angucken? Also das halte ich auch für eine sehr charmante Aktion. Also im Augenblick sind ja die Piraten nur in Tübingen irgendwo mit im Gemeinderat. Aber vielleicht kann man das auch lancieren. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich finde das total wichtig, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Da geht es darum, wie handelt meine Kommune mit Meldedaten? Das ist bei Meldedaten der Punkt B. Und da sollte man die Auskunft von den Meldebehörden beantragen bzw. beantragen lassen. Was würdet ihr davon halten? In dem Zusammenhang, da habe ich auch letztes Jahr, da habe ich irgendwas gelesen gehabt. Wo habe ich das? Also es ist irgendwo im Wiki ist was hinterlegt. Ich muss mal den Musterantrag angucken. Oder hat den hier die Katharina geschrieben? Dieser ist von Katharina und den habe ich hier verlinkt. Siehst du das auf der Seite? Bei Meldedaten unter B. Also da ist irgendwo im Wiki was hinterlegt gewesen, auch was den Umfang angeht, richtig, ja. Also ich sag's mal so, wenn wir unsere Kommunen lahmlegen wollen, dann stellen 10 Leute pro Kommune so einen Antrag und die machen 3 Tage nichts anderes mehr. Da gebe ich dir vollkommen recht, Kevin. Es geht ja nicht um lahmlegen. Also wir können ihnen ja ein bisschen Zeit lassen, aber eben nicht mehr lange. Wenn die 3 Monate brauchen für sowas, dann ist schon Bundestagswahl und wir wollen ja dann mit den Ergebnissen schon was tun. Und ich denke, vorhin habe ich gesagt, es müsste vielleicht aus dem Gemeinderat kommen, aber vielleicht auch nicht. Also könnten wir dazu mal ein paar Infos einholen. Also dass die Kommune Auskunft geben soll, ob das über einen Gemeinderatshansel gehen muss oder ob das auch aus der... ja, den allgemeinen Bürgern und so kommen kann. Wie seht ihr das? Also eigentlich hat man ja ein Auskunftsrecht auf alle personenbezogenen Daten. Man müsste die also erfahren können, auch wer die abruft und wie oft und so weiter. Hast du ja, Kevin, wie gesagt, ich muss hier nachlesen. Ich weiß nicht, wo ich das Ding vergraben habe. Da gibt es etwas, da gibt es also ein Formular und das wird schriftlich, also wird dann entgegengenommen. Was natürlich die Bearbeitungszeit angeht, weiß ich nicht. Und vor allem, welchen Umfang das hat, weiß ich auch nicht. In Rastatt ist sowas publiziert worden, hier im örtlichen, was ist das, so eine Art Gemeindeblatt. Da war also Sache gewesen, dass man hier das Ding schriftlich beantragen muss, wegen der Einsicht und je nachdem, was gespeichert und pp. Ah, ich glaube, wir reden von 2 verschiedenen Sachen. Gucken wir nochmal bei Meldedaten A. Da geht es um den Umgang mit eigenen Meldedaten. Und da ist eine Opt-out-Aktion, das wäre die Nummer C. Und dann gibt es B. Schönen guten Abend, Michael. Dann gibt es ein B, das ist die Frage, wie handelt meine Kommune mit Meldedaten? Also was macht sie für Kohle damit? Und da hat die Katharina eben diesen Musterantrag zugemacht. Kannst du mir folgen, Cotillo? Ja, jetzt habe ich es in der Reihe, richtig, ja. Gut, hierzu hat es ja verschiedenste Erklärungen gegeben von Meldeämtern im Land und so weiter. Ob hier überhaupt verkauft wird oder ob man sich hiergegen, dass man das außen vor lässt. Sorry, da bin ich wieder. Hallo Michael, wir sind beim Follow-up zum 29C3-Kongress und bereden, was man jetzt für Aktionen daraus schneidert, speziell für Baden-Württemberg. Wir sind gerade bei den Meldedaten. Hast du den Link schon? Gut, also wir sind bei den Meldedaten, da gibt es drei Aktionsvorschläge. Der erste Aktionsvorschlag ist im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe Trau kein Plakat, informier dich. Das ist so um Nürtingen rum, vier Städtchen. Der zweite ist der Bezug, also da geht's um, beim ersten geht es um den Umgang mit eigenen Meldedaten, ebenso wie bei C. Da geht es auch um den Umgang mit eigenen Meldedaten und das wäre auch möglich am Opt-out-Day, das ist immer so im September. Und diesmal eben kurz vor der Bundestagswahl. Da könnte man, so hatten wir eben überlegt, über die Landesliste gucken, ob man da ein bisschen zu aufruft. Und der Punkt B, bei dem waren wir jetzt gerade, da geht es darum, wie viel Kohle macht die Kommune mit Meldedaten überhaupt? Verkauft sie zum Beispiel das Zeug an die NPD oder so? Wie viel Einnahmen macht sie damit und sowas? Die NPD bekommt als Partei zur Wahlkampfzeit die Daten kostenlos, die muss sie nicht kaufen. Aber nicht nur die NPD, oder? Ja, alle Parteien bekommen alle Erstwählerdaten kostenfrei. Und ich habe gehört, die NPD will auch die unter 18, kann das sein? Was sie wollen, weiß ich nicht, aber sie kriegen sie nicht legal. Also wenn heute verstanden, generell Parteien haben da Zugriff drauf, nicht nur grundsätzlich, was Ausnahmen beinhalten würde. Parteien bekommen irgendwie so und so viele Monate vor der Wahlkampfzeit kostenfrei die Daten, also Name und Anschrift von allen Erstwählern, wenn sie anfragen. Wobei Erstwähler wieder im Kontext unklar ist. Also wir haben das zur Landtagswahl einmal gemacht, von daher weiß ich ziemlich genau, wie das geht. Günstig. Die Daten zu verwenden ist teurer. Also ich meine, was wir schon machen, dann jeden einen Brief schicken, danach bist du pleite. Also es bringt wirklich nichts. Also man kann zumindest nichts Vernünftiges mit anfangen. Es ist so, dass der Begriff Erstwähler nicht genau definiert ist. Es ist nicht klar, ob damit gemeint ist, Erstwähler zu dieser Wahl oder Erstwähler überhaupt. Das heißt, man kommt bei jeder Gemeinde damit in der Praxis an alle Leute ran, die in den letzten 5 Jahren 18 geworden sind. Oder eventuell sogar 8 Jahre, wenn es dann um Gemeindewahlen oder Kommunalwahlen geht oder so, Bürgermeisterwahlen ähnliches. Interessant, aber damit machen Gemeinden keine Kohle, sondern da kriegen die Parteien das kostenlos auf der Grundlage eines Gesetzes, richtig? Nach Meldegesetz. Das Format, mit dem sie es einem geben, ist auch unterschiedlich. Es gibt Gemeinden, die geben einem fertige Adressaufkleber, also nichts Digitales, und man bekommt tatsächlich einen Stapel mit bedruckten Adressaufklebern. Andere Gemeinden geben einem irgendwelche PDFs oder Excel-Tabellen, andere wiederum geben einem ausgedruckte Listen. Also wir haben das wirklich mal damals im Landtagswahlkampf großflächig gemacht, weil wir gedacht haben, hey, wir schreiben alle Erstwähler an. Es ist ein absolutes Chaos, wie das abläuft, und es bringt absolut gar nichts und ist sowieso grundsätzlich bedenklich. Die letzte Meinung teile ich komplett und deswegen möchte ich gerne, dass wir die Leute aufklären, dass sie sozusagen da ein Sperrvermerk reinmachen lassen, damit sie verschont bleiben, damit auch dieser Markt ein bisschen ausgetrocknet wird. Hat jemand Lust, bei diesem Aktion B ein bisschen mitzumachen? Also den Musterantrag mal auszuprobieren in der einen oder anderen Gemeinde? Also ich habe dazu Lust und ich mache das mal mit Nürtingen und guck, dass ich da an so einen Gemeinderatsmitsitzer rankomme, der da vielleicht offen genug ist und frag ihn mal, wie so eine Anfrage laufen würde, ob man das auch als normale Bürgerin machen kann oder ob man das über ein Gemeinderatsmitglied machen kann. Oder weiß das jemand von euch? Also so wie der Antrag geschrieben ist, geht der nur über einen im Gemeinderat. Wie Dann müsste man halt verbandeln. Ich meine, in Tübingen kann man das ja dann irgendwie über die beiden laufen lassen, die da sich jetzt formiert haben. Aber ansonsten, habt ihr da noch eine Idee, wie man das machen könnte? Ich meine, das ist ein richtiges piratiges Thema, ne? Ich finde, das sollte man sich nicht aufheben, bis die Kommunalwahlen gewesen sind, sondern, oder? Was meint ihr? Also das mit dem Meldeamt würde ich wirklich bis zur Kommunalwahl warten, weil das interessiert zur Bundestagswahl keine Sau. Glaubst du, dass die Leute wirklich so richtig unterscheiden zwischen Land und Bund? Es hat eine andere Wirkung. Aber Piraten kommen ins Gespräch und wenn wir lokal irgendwie ein gutes Gesicht machen, dann sind wir auch bundesweit interessant. Das ist meine Vermutung. Die Testfrage ist, wie kommen denn Leute sozusagen über die Bundesthemen an die Piraten? Da ist so ein derartiger Tohuwabohu. Ich glaube, es ist gut, wenn wir da eine lokale Aktion machen, weil sie dann wenigstens mitkriegen, dass es uns gibt. Ich weiß nicht. Ich habe wahrscheinlich zu wenig Wahlkampferfahrung. Aktionen sind immer toll. Das ist doch meine Aussage. Es gibt nichts Besseres als Aktionen. Eine Aktion ersetzt 10 Pressemitteilungen. Also ich neige fast dazu, zeitlich irgendwie, aber warum eigentlich nicht, das hier bei der Kommune zu starten. Und was würdest du gern tun? Ja, also Bezug hier, der Musterantrag, ne? Eine Vorlage machen und mal gucken, wie da hier Resonanz, wie Feedback ist. Und selbst wenn da niemand im Gemeinderat ist von uns? Ich werde mich mal durchfragen. Ja, das würde ich dann auch machen. Also, pass mal auf, Cotillo, dann bleiben wir beide im Kontakt für diese Aktion und pusten uns gegenseitig an, bis wir das sozusagen etwas mehr aufgeblasen haben, dass auch andere sich vielleicht interessieren. Einverstanden? Ja gut, ich kenne ja hier mittlerweile, weil ich ab und zu im Gemeinderat bei den öffentlichen Sitzungen aufenthältlich bin, einen grünen Abgeordneten hier und ich werde es mal mit dem besprechen. Ja, ich habe auch einen Grünen im Kopf, den ich ganz gut finde, so von seiner Offenheit her. Ich frage ihn auch mal und dann funken wir uns nochmal an, okay? Können wir machen, ja. Gut, dann haben wir da auch schon ein bisschen was zu weitergemacht. Sollen wir dann jetzt mal zum Informationsfreiheit und Transparenz nochmal gehen? Das hatten wir doch nicht so weit schon, oder? Das letzte ist der Frage. Haben wir das alles fertig? Das, was wir vorhin besprochen, ist noch aktuell oder ist noch was, was wir jetzt sagen würden? Nö. Okay, also dann die Schwachstellen werden wir vielleicht heute auch nicht bearbeiten, weil wir ein bisschen geringes Energieniveau haben. Die hatte ich ausgemacht in den Diskussionen beim 29C3. Die eine Schwachstelle könnt ihr bei X und Y mal draufklicken. Die eine Schwachstelle ist Sexismus bei den Piraten und die andere Schwachstelle ist, da und das fand ich eine total gute Idee, Leute, die sozusagen unfreiwillig immer rüstungsnah arbeiten, wenn sie Informatik zum Beispiel, Informatik-Hintergrund haben und sozusagen nur, weil sie ihren Job nicht verlieren wollen, da reingedrängt werden, doch für die Rüstungsindustrie was zu machen. Für die Leute will der Chaos Computer Club eben eine Initiative starten, dass Arbeitgeber angesprochen werden, damit die Leute aufgefangen werden, wenn sie den Arbeitsplatz wechseln wollen. Das finde ich eine total gute Aktion. Kennt ihr Leute, die in so einer Lage sind? Negativ. Nope. Also ich ahne das nämlich von einer Frau, dass es ihr so geht und ich wollte sie da mal ein bisschen drauf ansprechen. Ich glaube, dieser Verein oder diese Initiative ist noch nicht so ganz ans Licht gekommen, aber naja, vielleicht andersrum. Vielleicht funke ich erstmal die Sonja Jonik und ich glaube, Konstanze Kurz ist da nämlich auch ziemlich hinterher. Die beiden funke ich vielleicht mal an und frage, ob sich das langsam realisiert und dann... Wenn ich was habe, dann würde ich es einfach ein bisschen verbreiten. Würdet ihr mir empfehlen, das über die Baden-Württemberg-Liste zu machen oder lieber ein bisschen interner, also ein bisschen weniger öffentlich? Wirf es gleich auf die BW-Liste, die anderen Listen werden kaum gelesen. Ja, okay, dann nehme ich mir das mal vor, dass ich das mache. Sollen wir dann zum RFID-Thema nochmal kommen und dann ist eigentlich unsere Zeit auch rum. Da hatten wir ja soweit auch schon alles. Gut, du und ich mit den Studiekarten, richtig? Ja, sobald man irgendwie so ein Gerät auftreiben kann, so Bundestagswahl dann. Dann haben wir jetzt, ja, in drei Sachen können wir schon weitermachen und zum Informationsfreiheitsgesetz kriegen wir noch ein paar Infos. Ich schreibe nachher einfach ein Protokoll und dann suche ich mir den nächsten Termin aus und dann gucken wir, wie es weitergegangen ist. Mit Cotillo verabrede ich mich zu den Meldedaten der Kommunen, dass wir da ein bisschen was rauskriegen über ein paar Grüne, die da schon drin sind, bei ihm und bei mir. Und ja, habt ihr noch Fragen? Sonst würde ich die Sitzung vielleicht schließen. Genau, also ich sehe das zu dem Thema mal so als Testlauf. Dann haben wir hier mal zwei unabhängig voneinander agierende Kommunen. Und dann sehen wir ja nach einer gewissen Zeit Achse X, ja, wie sich die eine, wie sich die andere verhält, beziehungsweise Stellung dazu nimmt, ne? Ja, finde ich gut. Also das ist jetzt die Meldedatenbefragung der Gemeinden, meinst du, ja? Genau. Gut, dann verbleiben wir so. Ich fasse das jetzt einfach zusammen in dem Protokoll und dann habt ihr denn eine Vorliebe? Sollen wir uns wieder an so Mittwochabend treffen oder lieber einen anderen Termin? Solange es kein Dienstag ist, ist alles in Ordnung. Richtig, solange kein Dienstag, dann ist es okay. Also bei mir passt Mittwoch. Okay, das ist doch ein Wort. Dann lass uns doch mal eben den Terminkalender da angucken. Habe ich oben verlinkt. Ich würde im Hinterkopf behalten, dass es jetzt ja langsam die ersten Kandidaten gibt für den neuen Landesvorstand. Da könnte man die nächsten freien Nächsten freien Termine auch Termine auch nehmen, nehmen. um Kandidaten zu grillen. Okay, also dann ersten Märztermin. Ist das das, was du vorschlägst? Das ist dann direkt vor dem Parteitag. Gerade die würde ich ganz besonders zum Kandidatengrillen freihalten. Aber nach dem Landesparteitag wäre doch okay, oder nicht? Ja, nach dem LPT dann. Dann lass uns doch einfach bei anstehende Vorträge jetzt ein paar neue Datumsangaben machen und dann suchen wir uns einen aus. Sollen wir den ersten nach dem LPT nehmen? Das klingt gut. Ich würde die Form LPT, ich denke, an dem Grillen ist sehr, sehr großes Interesse. Wenn man das zum gleichen Termin macht, dann ist das hoffentlich Werbung für die Mumble-Vorträge, weil das Grillen ist ja auch eine Art Vortrag. Ja, sehe ich auch so. Das können wir frei fließend machen. Also dann gucken wir den erst nach dem LPT aus. Ich hoffe, ich habe da auch Zeit. Und dann trage ich das einfach ein und dann können wir, drei Leute können ja schon mittwochs. Das ist ja wunderbar. Alles klar, dann gibt's mal virtuellen Applaus für deine Arbeit und so. Ja, gleichermaßen. Richtig. Ich finde das gut, dass wir da jetzt zusammengefunden haben. Dann bleiben wir mal ein bisschen dran. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Danke, Danke und und ich ich beende bin. dann die Aufzeichnung. Genau so. Dankeschön. Lädst du es dann hoch? Jo.